We practice, we have fun. Ist der überhaupt da? Hallo? Hallo? Vertraut sie nicht, oder? Komm. Hallo? Na komm, Schnuckelhase. erzählen, wie toll das war. Morgen könnt ihr hoffentlich alle ausschlafen. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder. Ja? Zum Beispiel morgen bin ich in Mannheim. Und übermorgen bin ich in Sölden. Danach fliegen wir nach Südafrika. Aber nicht zum Urlaub. Nein, der Dieter muss die SBS machen. Ja, ja. So. Und wir möchten uns jetzt verabschieden bei euch allen. Mit den besten Grüßen. Bleibt gesund. Trinkt nicht so viel, nicht so viel rauchen. Sex? Okay. Das ist gesund. Ernährt euch gut. Und für euch jetzt nochmal, dass ihr alle zusammen singen könnt. Die große Version von The Heavy Train. Treue, wer gibt es nicht? Ich hab die geilsten Fans der Welt, Leute!